يقول: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، heute ist inshallah der 39. Dars von den Fajr-Unterrichten. Und wir beginnen inshallah mit dem 8. Hadith von das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Al-Hadith al-Thamin. Al-Hadith al-Thamin. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Also, der achte Hadith von Ibn Umar, radiallahu anhu, oder radiallahu ta'ala anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Mir wurde, oder ich wurde befohlen, oder mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah das Gebet verrichten, die Zakat und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, schützen sie vor mir ihr Blut und ihre Gelder, außer mit dem Recht des Islams, und ihre Abrechnung ist bei Allah Ta'ala, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt: Dieser Hadith haben sie beide überliefert in As-Sahihain, yani Bukhari und Muslim. Von der Überlieferung von Waqid ibn Muhammad ibn Yazid ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar von seinem Vater, von seinem Großvater Abdullah ibn Umar, und seiner Aussage: Außer mit dem Recht des Islams, dieses Wort hat Al-Bukhari alleine und nicht Muslim überliefert. Also Bukhari alleine ohne Muslim überliefert. Und die Bedeutung dieses Hadithes wurde von den Propheten sallallahu alaihi wasallam von verschiedenen Überlieferungsketten oder verschiedenen Überlieferungsketten überliefert. So, oder verschiedene Überlieferungen überliefert. So ist in Sahih al-Bukhari von Anas رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم dass er sagte: Mir wurde befohlen, oder ich wurde befohlen, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wenn sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah ist, unser Gebet verrichten und sich unserer Qibla, nach unserer Qibla oder zu unserer Qibla richten, und unser geschlachtetes Essen, dann ist ihr Blut und ihr Geld über uns verboten, außer mit dessen Recht. Außer mit ihren Recht. Okay? Und Imam Ahmad überlieferte von den Hadith von Mu'adh ibn Jabal, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten und bezeugen, dass La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alleine, ohne Partner, und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wenn sie dies tun, dann haben sie festgehalten und ihr Blut und Geld geschützt, außer mit ihrem Recht. Ja? Und ihre Abrechnung ist bei Allah Azza wa Jal. Und Ibn Majah überlieferte in kurz, yani in Kurzform, zusammengefasst, yani, und das gleiche überliefert überlieferte er von dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu auch. Jedoch ist das Bekannte von der Überlieferung von Abu Huraira, dass darin in dieser Überlieferung nicht die Verrichtung des Gebets und auch nicht die Entrichtung des Zakats erwähnt ist. So ist in Sahihain, yani Bukhari und Muslim, von Abi Huraira radiallahu anhu, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie sagen, La ilaha illallah. Wer dann sagt, La ilaha illallah, schützt vor mir sein Blut und sein Leben, sein Geld und sein Leben, außer mit ihren oder mit dessen Recht. Und seine Abrechnung ist bei Allah Azza wa Jal. Und in einer Überlieferung von Muslim, bis sie bezeugen, dass La ilaha illallah und an mir glauben und an das, womit ich kam. Muslim überlieferte es auch von dem Hadith von Jabir radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, mit dem Wortlaut von dem Hadith, von dem ersten Hadith von Abu Huraira. Und er fügte dazu am Ende, und dann las er, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطَرْ Surat al-Ghashiyah, Vers 21. So ermahne, denn du bist nur ein Ermahner. Du hast keine Macht über sie. Okay? Du hast keine Macht über sie. Yani du hast keine Macht dazu, ob sie glauben oder nicht. Und er überlieferte auch, oder es wurde auch überliefert von dem Hadith von Abi Malik al-Ashja'i, von seinem Vater, dass er sagte, ich hörte den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer La ilaha illallah sagt und Kufr begeht an alles andere, was statt Allah angebetet wird oder Ibadah gebührt wird, dann ist sein Geld und sein Blut verboten und seine Abrechnung ist bei Allah Azza wa Jal. Und in einer Überlieferung von Sufyan ibn Uyayna, dass er sagte, dies war am Anfang des Islams, vor der Verpflichtung des Gebets und Siyam und Zakat, also Fasten und Zakat und Hijra, Auswanderung. Und dies ist sehr schwach. Und yani, diese Bedeutung ist sehr schwach. Warum ist das sehr schwach? Yani, weil vor der Hijra und vor der Verpflichtung von Salah und Siyam und Zakat war überhaupt kein Kampf verpflichtet. Yani, von der Bedeutung ist es sehr schwach. Okay? Und von der Überlieferung zu Sufyan, yani die Überlieferungskette, ist Bedenken. Okay, das sagt Ibn Rajab. Denn die Überlieferer dieser Ahadith haben nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Mekka begleitet. Yani, sie waren nur seine Gefährten in Mekka. Und das alles war in Medina. Und all das und einige von ihnen wurden erst spät Muslime. Noch dazu, seine Aussage, sie schützen vor mir ihr Blut und ihr Geld, bedeutet oder weist darauf, dass sie bei dieser Aussage befohlen waren zu kämpfen. Ja? Und dass sie auch befohlen waren, jeden zu töten, der den Islam verweigert. Und all dies war nach der Hijra zu Medina. Okay, also das, was wir gesagt haben. Okay? Und was zwingend bekannt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von jedem annahm, ja, akzeptierte, yani, der zu ihm kam, will in den Islam eintreten. Er nahm von ihm, akzeptierte nur von ihm die zwei Shahada, die zwei Bezeugnisse, ja, und er schützte sein Blut damit. Und er machte ihn zu einem Muslim, er urteilte über ihn, dass er Muslim ist. Und er kritisierte Usama ibn Zayd radiallahu anhumah seine Tötung zu denjenigen, der La ilaha illallah sagte, als er den Schwert über ihm erhoben hat. Und er wurde hart in seiner Kritik über ihn. Das ist der Hadith, wo Usama in einer Schlacht war, radiallahu anhu, Und sein Gegner, sein Schwert fiel von ihm. Dann als Usama ihn töten wollte, hat er La ilaha illallah gesagt. Okay, dann hat ihn Usama, radiallahu anhu, getötet. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm gesagt, nachher, als er davon hörte, sagte, hast du ihn getötet? Nachdem er La ilaha illallah sagte, er sagte, ja Rasulallah, er hat es nur gesagt, aus Angst vor dem Schwert. Er sagte, hast du in seinem Herzen geguckt? So La ilaha illallah hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, akzeptiert. Und er schützte das Blut damit. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bedingte nicht für denjenigen, der den Islam will, der zu ihm kam und will Muslim werden, er bedingte das nicht für ihn, dass er das Gebet und Zakat einhaltet. Sondern es wurde überliefert, dass er von Leuten den Islam akzeptierte, die bedingt haben, dass sie keine Zakat entrichten. So ist im Musnad der Imam Ahmad von Jabir, radiallahu anhuma, dass er sagte, der Stamm von Thaqif bedingte bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass keine Spende über sie und kein Dschihad über sie verpflichtet ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gesagt hat, sie werden spenden und sie werden Dschihad machen. Yani, anfangs akzeptierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam für den Anfang, was anfangs das Blut und Geld schützt, ist was? Sind die zwei Bezeugnisse. Okay? Aber das bedeutet nicht, dass das so bleibt. Sondern wie wir wissen, kann man auch Kafir werden, nachdem man Muslim geworden ist. Und das werden wir im Laufe des Hadith, inshallah, erklären zu inshallah Geduld, inshallah. Und darin ist auch von Nasr ibn Asim al-Laythi, dass ein Mann von ihnen, also von Layth, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und er wurde Muslim mit der Bedingung, dass er nur zwei Gebete betet, so hat er von ihm akzeptiert. Okay? Und Imam Ahmad nahm diese Ahadith und sagte, der Islam ist richtig und bei der ungültigen oder falschen Bedingung. Nach dem Islam wird er mit allen Gesetzen des Islams verpflichtet. Okay? Das ist Anfang des Islams, wo der Iman noch schwach wird, verpflichtet man ihm mit den Sachen einer nach den anderen. Okay? Und er argumentierte auch damit, dass Hakim ibn Hizam sagte, ich schwor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam die Treue dafür, dass ich nicht mich vorbeuge, außer stehen. Oder nicht niederwerfe, außer stehen. Okay? Oder, dass er, Imam Ahmad sagte, die Bedeutung ist, dass er sich vorbeugt, dass er sich niederwirft ohne Vorbeugung. Okay? Und Muhammad ibn Nasr al-Maruzi überlieferte mit einer sehr schwachen Überlieferungskette von Anas, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte von denjenigen, der den Islam akzeptiert hat, nur die Verrichtung des Gebets und Entrichtung der Zakat akzeptiert. Okay? Und diese zwei waren Pflicht über denjenigen, der an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubte und dann in den Islam. Und dafür, und das ist die Bedeutung von Allahs Aussage, فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Wenn ihr es nicht tut und Allah über euch vergibt, yani Allah euch vergibt, yani ihr den Islam annimmt, dann verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Surah Al-Mujadala, Vers 13. Und dies ist nicht bestätigt. Yani diese Überlieferung ist nicht bestätigt. Und wenn wir annehmen, dass es bestätigt ist, so ist damit gemeint, dass er niemanden, der den Islam, dass er von niemanden, dass der Prophet sallallahu alaihi, yani das ist die Erklärung von Ibn Rajab, sagt selbst, das ist erstens einmal, die Überlieferung ist sehr schwach. Und wenn wir annehmen, dass sie die Überlieferung, yani, dass es bestätigt ist, dass Anas das überliefert hat, dann ist die Bedeutung dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals zugelassen hat, und niemals akzeptiert hat von jemandem, der in den Islam eingetreten ist, dass er das Gebet lässt, und das und die Zakat, das Gebet und die Zakat lässt, yani unterlässt. Und dies ist wahr. Und dies ist wahr. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Muaz befohlen, als er ihn zu Jemen schickte, dass er sie zuerst zu den zwei Bezeugnissen, yani La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aufruft. Und dann sagte er, wenn sie dich dazu gehorchen, dann lehre ihnen das Gebet, dann die Zakat. Und damit ist gemeint, dass wer Muslim wurde mit seinem Eintritt in den Islam, dann erst wird er mit dem Gebet befohlen, dann mit der Zakat. Okay? Und derjenige, der ihn über den Islam, fragte, hatte er ihm die zwei Bezeugnisse mit den restlichen Säulen des Islams erwähnt, wie in den Hadith von Jibril alaihi salam, als er ihn über den Islam fragte, den wir schon gemacht haben. Und wie er zu den Arabi, yani Beduine oder Wüstenaraber gesagt hat, wie er zu ihm kam und fragte nach dem Islam, sagte er ihm auch die zwei Bezeugnisse mit den restlichen Säulen. Und so, mit das, was wir jetzt festgelegt haben, yani das, was wir jetzt kennen, dann wird die Vereinigung zwischen das Vereinen, yani wie man zusammen alle Wortlaute dieses Hadithes verstehen können. Und dann wird ersichtlich, dass sie alle Hak sind. Denn die zwei Bezeugnisse alleine, schützen denjenigen, der sie macht. Yani wenn jemand bezeugt, dass La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ist er damit Muslim. Und somit, ab dem Moment ist sein Geld und sein Blut geschützt. Okay, er wird damit Muslim. Wenn er dann in den Islam eintritt, dann, wenn er das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet und die restlichen Scharia und Urteile des Islams einhaltet, dann ist für ihn das, was für die Muslime ist, und über ihn, yani verpflichtend, ist über das, yani er hat alle Rechte und Pflichten der Muslime. Und wenn er dann nachlässig oder yani etwas davon von diesen Säulen unterlässt, dann, und konzentriert dich bitte, das ist sehr wichtig, wenn er dann etwas von diesen Säulen unterlässt, dann, wenn diejenigen, die das unterlassen, eine Gruppe sind, die eine Stärke haben, okay, dann werden sie bekämpft. Okay, und hier sind mehrere Sachen, die wir daraus nehmen. Erstens einmal, die Hikma in der Dauer. Die Hikma in der Dauer. Es geht nicht, dass man sagt, ja, das, das, das, das, bevor einer überhaupt Muslim ist, und das habe ich einmal gesehen. Einer fragt über den Islam, wie ist der Islam, das, das, das, und hat ein Bruder, möge Allah Azzawajal ihm verzeihen, hat er gesagt, ja, und wenn du Muslim wirst, dann musst du Niqab tragen. Und dann darfst du keinen Alkohol trinken. Und dann darfst du nicht einmal das und nicht einmal das. Und dann gehst du, und dann geht nicht mehr, dass du in die Disco gehst. Oder wie viele Brüder sagen, du darfst kein Schweinefleisch dann mehr essen. Und das ist nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und auch nicht das, was seine Gefährten. Zuerst verlangt man die zwei Bezeugnisse von ihnen. Wenn sie dann in den Islam eintreten, dann tut man etappenweise ihnen die Urteile erklären. Zuerst einmal ist das Gebet wichtig. Dann die Zakat. Dann, wenn Ramadan kommt, das Fasten. Und so weiter und so fort. Okay? Und das ist von der Hikma in der Dauer. Das ist einmal die erste Sache. Zweitens, dass der Mensch mit das bloße Aussprechen der Shahada Ha? Mit dem natürlich, wenn er mit der Absicht, in den Islam einzutreten. Ha? Wenn jemand das macht vor dir, dann urteilt man für ihn mit dem Islam und sein Blut und sein Geld ist somit geschützt. Und dann schaut man weiter. Ja? Dann wird nachher, wenn er dann Kufr begeht oder Schirk begeht und keinen Hindernisgrund hat, ja, und die Bedingungen des Takfirs erfüllt sind, dann ist er damit wieder Kafir. Ja? Und wenn es eine Gruppe ist, okay, die eine Stärke hat, eine Gewalt hat, ja, wie ein Staat zum Beispiel, ja, oder ein Stamm, ja, die eine Stärke hat und die ja eine Autorität hat, ja, und die ja eine Waffengewalt hat oder auch irgendeine Gewalt hat, ja, dann werden sie bekämpft für das Unterlassen eines einzigen Urteils. Und hier ist eine ganz wichtige Sache, meine lieben Geschwister. Es gibt Ijma darüber, dass wenn irgendeine Gruppe, eine einzige Scharia, ein einziger Urteil, ja, von den Urteilen des Islams nur unterlässt, dann wird sie bekämpft. Okay? Dann wird sie bekämpft. Dann nennt man das im Islam, ja, und nach den Fuqaha, At-Ta'ifatul Mumtani'a. Die Gruppe, ja, die sich mit Gewalt verweigert, ja, dann wird sie bekämpft. Und darüber herrscht Ijma, der Sahaba und der Ulama. Okay, das ist nur für das bloße Unterlassen. Wenn sie sich alle einigen darauf, etwas zu unterlassen mit Gewalt, und sie haben Gewalt, sie haben Stärke, dann werden sie bekämpft. Selbst wenn sie nicht die Muslime bekriegen und selbst wenn sie Allahs Urteile nicht verändern. Okay, für das bloße Unterlassen eines Urteils von den Urteilen des Islams, vor allem die Säulen des Islams, werden sie bekämpft. Was ist dann mit demjenigen, der die gesamte Scharia hinter seinen Rücken lässt, nicht nur, sondern er ersetzt sie und tut selber Gesetze erfinden und tut die Scharia in den Müll werfen und Allahs Urteile in den Müll werfen und erfindet selber Scharia, Gesetzgebung und erfindet selber, Gesetze und Urteile, und er nennt sich selber zum Gesetzgeber. Was ist dann mit demjenigen, der noch dazu zu diesem Kufr und Schirk der Gesetzgebung noch dazu den Islam bekämpft. Was ist dann mit demjenigen, der noch dazu sich mit den Feinden Allahs alliiert und unterstützt sie gegen die Muslime, um die Muslime zu töten und die Länder der Muslime zu besetzen und die muslimischen Frauen zu vergewaltigen und spioniert für sie. Was ist dann mit demjenigen, der noch dazu Allah verhöhnt und den Propheten beschimpft und sich lustig macht, ja, und erlaubt per Gesetz und schützt per Gesetz, ja, jeden, der sich lustig macht und Islam und Muslime verspottet und verhöhnt. Okay, so ist ein Ijma darüber, der Sahaba, ja, und der Gelehrten, dass derjenige, der sich nur, dass die eine Gruppe, die sich nur, ja, nur ein islamischen etwas und erkannt Islam vor allem unterlässt und sie hat Gewalt, dass sie bekämpft wird. Darüber gibt es Ijma und der Beweis dafür ist Ijma al-Sahaba als Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, diejenigen, die Zakat verweigert haben, bekämpft haben. Okay? Und das ist eine Sache, mit dem man die Murji'a mundtot macht. Mit dem man die Murji'a mundtot macht. Ja? Diskutiert so, wie er wollte über Kufr und Dona Kufr und so weiter und so weiter. Deren Bekämpfung kann niemand darüber diskutieren, weil das darüber herrscht ein Ijma der Sahaba. Und es gibt darüber einen Text von unserem Sheikh Abu Humam Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, möge Allah azzawajal ihn beschützen. Wo er die ganzen Beweise dafür und die Aussagen der Gelehrten zusammengeführt hat und auf die Murji'a sehr hart geantwortet hat. Oder sehr stark geantwortet hat. Okay? Ibn Rajab sagt weiter. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Okay. Ibn Rajab sagt weiter, und einige von ihnen dachten, ja, von den Salaf, okay, oder von den Überlieferern, dachten, dass die Bedeutung des Hadithes ist, dass der Kafir bekämpft wird, bis er die Shahadatin, ja, die Zeugnisse, bezeugt und das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet. Ja? Und sie machten dies als Argument, dass die Kuffar auch verpflichtet sind mit den Zweigen der Scharia. Okay? Und darüber herrscht Bedenken. Yani, manche sagten von den Gelehrten, dass die Kuffar auch mit den Zweigen der Scharia verpflichtet sind, bevor sie in den Islam eintreten, ja, mit den zwei Bezeugnissen. Ibn Rajab sagt, und darüber her ist ein Bedenken. Und die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Bekämpfung der Kuffar weist auf das Gegenteil davon. Okay. Und den Sahih von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam am Tag der Schlacht von Khaybar Ali radiallahu anhu gerufen hat und gab ihm die Flagge und sagte: Geh und schau nicht nach hinten, bis Allah azza wa jal dir den Sieg gibt. So ging Ali ein bisschen, dann blieb er stehen. Dann schrie: Ja Rasulallah, für was soll ich die Menschen bekämpfen? Ja? Dann sagte: Bekämpfe sie, bis sie bezeugen, oder dafür, dass sie bezeugen, dass La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah ist. Wenn sie dies tun, dann haben sie ihr Blut und ihre Gelder von dir geschützt oder vor dir geschützt, außer mit deren Recht, mit das Recht von La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah, und ihre Abrechnung ist bei Allah azzawajal. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die bloße Akzeptanz, ja, yani das bloße Bezeugen der zwei Bezeugnisse zu einem Schutz der Leben und der Gelder gemacht, außer mit das Recht von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und von deren Recht ist das, was das Verweigern des Gebetes und der Zakat nach dem Eintritt im Islam, wie die Sahaba radiallahu anhum das verstanden haben. Yani von das Recht von La ilaha illallah ist dann, wenn sie das tun, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, wenn sie La ilaha illallah sagen, bezeugen und Muhammad Rasulullah bezeugen, dann schützen sie ihr Leben und ihr Blut vor dir, ja, außer mit deren Recht, außer mit das Recht von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yani, wenn sie Kufr machen, dann ist es von ihr Recht, dann schützen sie nicht mehr ihr Leben und ihr Gelder. Ja. Wenn sie und das Gebet und die Zakat ist auch von deren Recht. Wenn sie sich das verweigern, dann ist das kein Schutz mehr für sie, dann werden sie auch bekämpft. Okay? Wie die Sahaba das verstanden haben. Als Abu Bakr radiallahu anhu, ja, und dieser Hadith wurde erst da überliefert, als Abu Bakr radiallahu anhu die Verweigerer der Zakat bekämpfen wollte, ja, sagte Umar zu ihm: Wie kannst du sie bekämpfen? Radiallahu anhu. Wie kannst du sie bekämpfen? Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Mir wurde befohlen, dass ich die Menschen bekämpfe, bis sie La ilaha illallah und Muhammad und Rasulullah bezeugen. Wenn sie dies tun, schützen sie ihr Gelder und ihr Blut vor mir, außer mit ihrem Recht, und ihre Abrechnung ist bei Allah. Dann sagte Abu Bakr zu ihm: Sagte er nicht, außer mit ihrem Recht? Wallahi, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Salah und Zakat, zwischen das Gebet und die Zakat. So hat Omar dann das verstanden. Und so haben die Sahaba das dann verstanden mit dem Fiqh von Abu Bakr radiallahu anhu, und so herrschte damit Ijma' in dieser Sache. Okay? Und so herrschte damit Ijma' in dieser Sache, dass Salah, dass Zakat und Salah von das Recht von La ilaha illallah ist. Ja? So, wer das verweigert, wird bekämpft. So wie Abu Bakr radiallahu anhu die Verweigerer der Zakat bekämpft haben, und sie wurden auch Murtadin genannt, obwohl sie Zakat verweigert haben. Was hätte Abu Bakr dann mit heutigen Tawarit gemacht, die nicht nur Zakat verweigert haben, sondern erstens einmal die Zakat an die Kuffar übergeben und die Gelder der Muslime an die Kuffar übergeben. Und nicht nur das, sondern Allah Scharia mit den Füßen treten und die Gesetzgebung für sich beanspruchen und sich mit dem Kuffar alliieren gegen die Muslime und die Muslime bekämpfen und einsperren und foltern, ja, und das per Gesetz erlassen, ja, und Allah und seine Religion verspotten. Was hätte Abu Bakr und Omar dann mit denen gemacht? Okay? Wir machen inshallah dann weiter mit diesem Hadith in den nächsten Tagen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.